Lektion 2. Übung C11. Hören Sie einen Kanon. Zeit zu haben ist nicht wenig, denn wer Zeit hat, ist ein König. Zeit zu haben ist nicht wenig, denn wer Zeit hat, ist ein König. Zeit zu haben. Ist ein König.